2. Timotheus, Kapitel 4. So bezeuge ich nun vor Gott und dem Herrn Jesu Christo, der da zukünftig ist, zu richten die Lebendigen und die Toten, mit seiner Erscheinung und mit seinem Reich. Predige das Wort, halt an, es sei zu rechter Zeit oder zu Unzeit. Strafe, Treue, ermahne mit aller Geduld und Lehre. Denn es wird eine Zeit sein, da sie die heilsame Lehre nicht leiden werden, sondern nach ihren eigenen Lüsten werden sie sich selbst Lehre aufladen, nachdem ihnen die Ohren jucken, und werden die Ohren von der Wahrheit wenden und sich zu den Fabeln kehren. Du aber sei nüchtern allenthalben, leide dich, tu das Werk eines evangelischen Predigers, richte dein Amt redlich aus. Denn ich werde schon geopfert, und die Zeit meines Abscheidens ist vorhanden. Ich habe einen guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe Glauben gehalten. Hinfort ist mir beigelegt die Krone der Gerechtigkeit, welche mir der Herr an jenem Tage, der gerechte Richter, geben wird, nicht mir aber allein, sondern auch allen, die seine Erscheinung lieb haben. Fleißige dich, dass du bald zu mir kommest, denn Demas hat mich verlassen und diese Welt lieb gewonnen und ist gen Thessalonich gezogen, Christens nach Galatien, Titus nach Dalmatien. Lukas ist allein bei mir. Markus, nimm zu dir und bringe ihn mit dir, denn er ist mir nützlich zum Dienst. Tychikus habe ich gen Ephesus gesandt. Den Mantel, den ich zu Troas ließ bei Carpo, bringe mit, wenn du kommst, und die Bücher, sonderlich aber das Pergament. Alexander, der Schmied, hat mir viel Böses beweiset. Der Herr bezahle ihm nach seinen Werken. Vor welchem hüte du dich auch? Denn er hat unseren Worten sehr widerstanden. In meiner ersten Verantwortung stund niemand bei mir, sondern sie verließen mich alle, es sei ihnen nicht zugerechnet. Der Herr aber stund mir bei und stärkte mich, auf dass durch mich die Predigt bestätiget würde und alle Heiden höreten. Und ich bin erlöset von des Löwen Rachen. Der Herr aber wird mich erlösen von allem Übel und aushelfen zu seinem himmlischen Reich, welchem sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Grüße Priska und Aquila und das Haus Onesiphorus. Erastus blieb zu Korinth, Trophimus aber ließ ich zu Milet krank. Tu Fleiß, dass du vor dem Winter kommest. Es grüßet dich Eubulus und Pudens und Linus und Claudia und alle Brüder. Der Herr Jesus Christus sei mit deinem Geiste. Die Gnade sei mit euch. Amen.